Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Wir haben's geschworen, wir werden nicht weichen, bis zu der Stunde, wo sich die Völker der Erde die Hände zum Bunde reichen. Wir haben die Macht, das Recht soll Macht sein. Zu diesem Zeichen, zu diesem Bunde, Brüder, bereit sein. Ich setze diese Zeitschrift wieder diese Zeit. Als ich im vordersten Schützengraben diese Zeilen las, als ich den Titel die Aktion vor mir sah, als ein Gedicht neben dem anderen mein Leid, meine Angst, mein Leben und meinen voraussichtlichen Tod beschrieb und verdichtete, als ich mich selbst unter denen fand, die wirklich Kameraden waren, ohne einen höheren Befehl als den der Menschlichkeit, da wurde mir bewusst, dass kein gottgewolltes Schicksal waltete und dass kein unveränderbares Fatum uns in diesen Dreck führte, sondern dass nur Verbrechen an der Menschheit und dem Menschen dazu geführt hatten. Diese Erkenntnis verdankte ich Pfemfert und seiner Aktion. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was ihr hier eingangs gehört habt, das war einerseits ein Gedicht von Maria Bennemann mit dem Titel »Wir haben's geschworen«, ein Gedicht, das im Jahr 1919 in der expressionistischen Zeitschrift »Die Aktion« erschienen ist. Und ihr habt andererseits eine rückblickende Schilderung von Erwin Piscator gehört, eine Schilderung, die die Wirkung beschrieben hat, die die Zeitschrift »Die Aktion« in der Zeit des Ersten Weltkriegs auf eine ganze Generation von Schriftstellern und Kritikerinnen ausgeübt hat. Um Franz Pfemfert und seine Zeitschrift »Die Aktion« soll es hier in der vor uns liegenden Stunde gehen. Um einen, der nicht weichen wollte, um einen, dem es Zeit seines Lebens um den Aufbau einer Gegenmacht gegangen ist. In dieser Radiosendung wird es um ein Leben gehen, das angesichts des Nationalsozialismus und des Stalinismus am Ende ein verzweifeltes Leben gewesen ist. Und trotzdem wird sich zeigen, dass es sich vielleicht dennoch lohnt, wenn auch auf scheinbar verlorenem Posten kämpfend, hartnäckig zu sein. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Franz Pfemfert ist ein Name, der aus der Kunst- und Literaturgeschichte nicht wegzudenken ist. Franz Pfemfert hatte einen nicht unerheblichen Anteil daran, am Anfang des 20. Jahrhunderts der neuen Literatur des Expressionismus zum Durchbruch zu verhelfen. Pfemferts Verdienste für die literarische Avantgarde sind jedoch nur ein Teil seiner Biografie. Ein anderer Teil seiner Biografie ist weniger präsent. Franz Pfemfert als ein Netzwerker des Linksradikalismus in der Weimarer Republik. Und das ist bemerkenswert, obwohl Pfemferts Zeitschrift »Die Aktion« allgemein eine große Bedeutung zugemessen wird, liegt noch keine eigene Biografie über ihren Herausgeber vor. Also es gibt genau noch keine fertige Biografie. Es gibt eine Biografie über seine Lebensgefährtin Alexandra Ramm, die natürlich große Teile seines Lebens auch abdeckt, weil sie nun seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1903, oder 1911 haben sie geheiratet, vorher sich kennengelernt, zusammengelebt haben und natürlich vieles zusammen gemacht haben. Aber zum Forschungsstand, denke ich, kann man sagen, dass es einfach viele Forschungen auch schon in den 70er Jahren von Literaturwissenschaftlern über ihn gab, die sich dann vor allen Dingen auf die Aktion gestützt haben, also die Zeitschrift, die er herausgegeben hat. Und umgekehrt, er aber in der Kommunismusforschung beispielsweise nie eine Rolle gespielt hat. Also obwohl er ein wichtiger Akteur der kommunistischen Bewegung der 20er Jahre war, ein wirklich Netzwerker für die verschiedenen oppositionellen Strömungen, die alle irgendwie in der Aktion publizieren durften, hat sich die historische Kommunismusforschung das irgendwie nie angeguckt. Also die Sachen, die es über Pfemfert gibt, da ist dieser Aspekt der kommunistischen Dissidenz weitgehend ausgespart. Und die Arbeiten über kommunistische Dissidenz, da ist Pfemfert weitgehend ausgespart. Das sagt Marcel Bois. Der ist Historiker, arbeitet zur Geschichte der Arbeiterbewegung und hat mehrere Forschungsartikel über Franz Pfemfert veröffentlicht. Gemeinsam mit Marcel Bois sollen hier Aspekte der Biografie von Franz Pfemfert rekonstruiert werden. Franz Pfemfert hat im November 1879 im ostpreußischen Städtchen Lötzen das Licht der Welt erblickt. Also er ist in Ostpreußen geboren, aber in Berlin aufgewachsen. Die Eltern sind relativ bald nach Berlin gezogen. Der Vater war Bäcker, die Mutter hat in einem Geflügelhandel gearbeitet. Und es ist relativ wenig bekannt über seine Jugend. Es scheint einen Bruch mit dem Elternhaus gegeben zu haben. Er ist dann wohl auch noch mal zu einem Onkel gegangen und dann aber auch wieder nach Berlin zurückgekommen. Und irgendwann bewegt er sich dann halt in den Kreisen der Berliner Bohème. Aber sozusagen, was davor passiert ist, das ist tatsächlich der Part, der wenig erforscht ist. Und da ist dann natürlich auch die Alexandra Ramm-Biografie wenig hilfreich, weil die beiden sich da eben auch noch nicht kannten. Franz Pfemfert kommt aus einfachen Verhältnissen, bekommt früh zu spüren, was harte Arbeit bedeutet. Und früh erwacht sein rebellischer Geist, er ist Ausreißer, schließt sich eine Zeit lang einem Wanderzirkus an. Welche Wege ihn zur Literatur und in die Kreise der Kunstavantgarde führten, ist genau nicht mehr zu rekonstruieren. Nur bruchstückhaft, also es gibt eben Belege oder Erzählungen dafür, dass er mit einzelnen Anarchisten aus Berlin zu tun hatte, mit Literaten zu tun hatte und dass er eben sehr, sehr viel im Café des Westens am Kurfürstendamm unterwegs war, was eben so einer der Ort der expressionistischen Künstlerszene damals war. Aber wie gesagt, wie er da jetzt reingekommen ist, wie das angefangen hat, das liegt alles eher noch im Dunkeln. Weil eben noch nie jemand sich die Mühe gemacht hat, mal nachzuforschen. Das Problem ist vielleicht auch ein bisschen, dass das Archiv der Pfemferts zerstört wurde, wahrscheinlich von den Nazis. Sie haben ja 1933 relativ fluchtartig das Land verlassen und die Nazis haben das Archiv beschlagnahmt und man muss davon ausgehen, dass es nicht mehr existiert. Es war in den ersten Februartagen des Jahres 1911, nachts um 2 Uhr, als ein Mann mit den Worten weckte: Ich hab's, ich hab's. Ich wusste gleich, um was es sich handelt, um den Namen der neuen Zeitschrift. An diesem Abend war stundenlang an unserem Tisch im Café des Westens der Name für die neue Zeitschrift gesucht worden. Mit uns am Tische saßen die Freunde Karl Einstein, Jakob van Hoddis, Ludwig Rubiner, der Maler Max Oppenheimer, genannt Mob, und andere. Zu hören war hier Alexandra Ramm, die im Jahr 1912 zur Ehefrau Franz Pfemferts wurde. Im Rückblick schilderte sie die Geburtsstunde der Zeitschrift Die Aktion im Jahr 1911. Er hat vorher schon in anderen anarchistischen, aber auch linksliberalen Blättern publiziert.

Heinrich Mann, Gottfried Benn, Johannes R. Becher, Hugo Ball, Richard Hülsenbeck, Ernst Toller, Franz Werfel, um nur einige von ihnen zu nennen. Die Aktion druckte allerdings nicht nur Gedichte, Prosa und Romanauszüge, sie brachte auch Rezensionen, Glossen und Kommentare zum Zeitgeschehen. Und bereits vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war es eine dezidiert politische Zeitschrift, hieß sie doch im Untertitel Zeitschrift für freiheitliche Politik und Literatur und später Wochenschrift für Politik, Literatur, Kunst. Die Aktion wurde bald zu einem führenden politischen Organ für alle, die links von der SPD standen. Sie rief auf zum Austritt aus der Kirche, kritisierte das wilhelminische Schulsystem und machte die verschiedenen Formen des Patriotismus madig. Politik und Kunst waren dabei nicht einfach zwei getrennte Bereiche innerhalb einer Zeitschrift. Sie sollten in einem engen Verhältnis zueinander stehen. So beschreibt es im Rückblick der Maler Hans Richter. Seine Aktion, und es war seine, so viele Mitarbeiter er auch hatte, war keine eigentliche Kunstzeitschrift wie etwa der Sturm. Der Akzent lag auf der Literatur, der Dichtung, der Kritik und einer Philosophie der Rebellion, die dann 1919 mit den wild veränderten Zeiten in ein spezielles politisches Programm und eine spezielle politische Partei mündete. Aber wenn es auch keine eigentliche Kunstzeitschrift war, so spielte doch die bildende Kunst in der Aktion in mehr als einer Hinsicht eine gewichtige Rolle. Sie war alles andere da als Schmuck oder Dekoration. Denn künstlerische Ereignisse, Kunstausstellungen und Künstler wurden ins Blickfeld jener geistigen Perspektive gezogen, der die Zeitschrift diente. Oder besser, die sich aus dem Zusammenstoß des Lebens mit dem wachsenden Bewusstsein eines neuen Typus des Künstlers jener Zeit ergab. Pfemfert, die Aktion, die Kreche und Palastrevolutionen, die Beratungs- und Ratschläge gaben einer jungen Generation von Künstlern, die Pfemfert bei sich aufnahm, eine Förderung, die unentbehrlich ist, wo Neues entstehen soll. Hans Richter betont hier, dass die Aktion allein Pfemferts Zeitschrift gewesen ist. Dies sollte nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass Pfemfert stets eng mit seiner Frau Alexandra Ramm zusammenarbeitete und die Aktion auch nicht ohne sie zu denken gewesen wäre. Sie selbst hat Wert darauf gelegt, dass sie nicht Redakteurin der Aktion war, wobei man sagen muss, wahrscheinlich einziger Redakteur der Aktion war Franz Pfemfert. Also mein Kollege Gleb Albert hat mal einen Aufsatz geschrieben über Pfemfert, den hat er genannt Ein Mann, ein Blatt, und ich denke, das trifft es ganz gut. Das war wirklich ein Ein-Mann-Unternehmen, aber Alexander Ramm hat natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei gespielt. Sie hat früh für die Aktion geschrieben, sie hat die Übersetzung aus dem Russischen vorgenommen, sie hat eine kleine Aktionsgalerie ab 1917, glaube ich, geführt, wo eben auch viele Leute aus diesem Aktionskreis zusammengekommen sind. Und sie war natürlich nicht nur Lebenspartnerin, sie war natürlich auch politische Genossin. Sie war diejenige, mit der er sich austauschen konnte und diejenige, die natürlich auch diesen ganzen durchaus nicht leichten Lebensweg mit ihm zusammengegangen ist. Die von Alexandra Ramm geführte Aktionsbuch- und Kunsthandlung, 1917 in Berlin-Wilmersdorf eröffnet, dürfte nicht unerheblich zur Wirkung der Aktion beigetragen haben. Sie wurde zu einem Treffpunkt von Bohème, Avantgarde und Moderne. Hier fanden die berühmten Aktionsabende statt, wo die Autoren der Aktion vortrugen, nicht selten spektakulär und skandalträchtig. Zusätzlich zur Zeitschrift Die Aktion erschienen im Aktionsverlag außerdem mehrere Schriftenreihen. Hier erschienen Lyrikbände, sowjetische Literatur oder politische Schriften. Sicher war es das Zusammenspiel von reger publizistischer Tätigkeit, Form- und Stilbewusstsein in der Gestaltung, das Gespür für den Puls der Zeit und das sichtbare Wirken in der Öffentlichkeit, das die Aktion derart schnell zu einer so bedeutenden Zeitschrift werden ließ. Ja, also sie hat sich entwickelt, aber offenbar sehr, sehr schnell. Also es war sehr bald sozusagen eine Ehre, in dieser Zeitschrift zu schreiben. Obwohl Pfemfert keine Honorare gezahlt hat, haben sozusagen alle jungen Expressionisten zugesehen, dass sie dort unterkommen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Grund, dass er halt eben auch viele Leute, die sozusagen am Anfang ihrer Künstlerkarriere oder Literatenkarriere standen, dass er sie dort hat schreiben lassen. Und dann gibt es natürlich ein Ereignis, was relativ bald kommt, der Erste Weltkrieg, das auch nochmal zu einer Radikalisierung der Aktion führt. Also ein Teil der expressionistischen Künstlerinnen und Künstler haben den Weltkrieg ja erstmal begrüßt und haben sozusagen so als reinigendes Gewitter angesehen. Und Pfemfert war Kriegsgegner und war in der Frage auch relativ hart und hat sich dann sozusagen auch mit denjenigen überworfen, die den Krieg befürwortet haben, hat aber gleichzeitig zugesehen, dass die Aktion als Zeitung weiter erscheinen kann im Krieg, was schon eine Besonderheit ist aufgrund der Zensur, die in den Jahren durchgeführt wurde, gerade für ein politisch eher linkes Blatt. Und er hat dann eben von Anfang an erklärt, die Zeitung würde sozusagen keine Politik jetzt mehr enthalten während des Krieges, hat aber über künstlerische Mittel sehr deutlich gemacht, wo er stand gegenüber dem Krieg und hat sogar zugesehen, dass die Aktion bis an die Front geliefert wurde. Also es gibt Beispiele von auch expressionistischen Künstlern, von bekannten Figuren, die hinterher berichtet haben, dass sie im Schützengraben sozusagen die Aktion gelesen haben. Franz Pfemfert hat den Ersten Weltkrieg in seinen Leitartikeln der Aktion früh kommen sehen. Als Rosa Luxemburg im Februar 1914 wegen antimilitaristischer Reden inhaftiert worden war, widmete er ihr ein Sonderheft. Schon zu Beginn des Krieges war Pfemferts Haltung dabei mit einer deutlichen Kritik der Sozialdemokratie verbunden. In der Aktionsausgabe vom 1. August 1914 schrieb er: Wäre die bombastisch quasselnde 4-Millionen-Partei nicht jahrzehntelang nationalistisch gedrillt worden, wir könnten heute jedes Kriegsgeheul weiterhin nehmen. Möglich, dass die Gefahr, zu 9/10 durch gewissenlose Presspiraten genährt, noch diesmal vorübergeht. Wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, ich schreibe sie den 27. Juli im Extrablatt Losen Ilsenburg, ist das große Massenmorden vielleicht schon wieder vertagt worden. Wir werden dennoch keinen Anlass zum Jubeln haben. Das Bewusstsein bleibt, es kann jede Minute eine neue Gefahr kommen. Der Chauvinismus ist die ständige Lebensgefahr der Menschheit. Er, allein er, kann über Nacht aus Millionen Vernunftswesen Besessene machen. Dieser Gedanke muss uns wachhalten, auch wenn die Gefahr sich schnarchend stellt. Das Massenmorden wurde nicht vertagt. Die zitierte Ausgabe der Aktion erschien am Tag des Kriegsausbruchs. In der darauffolgenden Ausgabe erklärte Pfemfert: Die Aktion wird in den nächsten Wochen nur Literatur und Kunst enthalten. Soweit es von meiner Kraft abhängt, von meinem Wollen, wird unsere Zeitschrift ohne Unterbrechung weiter erscheinen. Das Versprechen, dass die Aktion trotz Kriegshetze und Zensur ohne Unterbrechung weiter erscheinen würde, hielt Pfemfert. Dass sich die Aktion fortan nur auf Literatur und Kunst beschränken würde, war eine List. Zwischen den Zeilen konnte jeder, der es verstehen wollte, unweigerlich die Gegnerschaft zum Krieg entdecken. So wurde beispielsweise die Rubrik »Dichtungen vom Schlachtfeld« eingeführt, in der Gedichte von den zahlreichen Aktionsautoren erschienen, die zur Front eingezogen worden waren. Beispielhaft hier ein Gedicht von Erwin Piscator. Einer ist tot, die Kugel ging durch Kopf und langen Körper, Gewehr lag auf dem Unterarm, die jungen Lippen fest gepresst auf leicht gebogener linker Hand. Und dicht am Mund, ums schmale Handgelenk, tickt eine Armbanduhr, die Zeit. So viele Minuten sprechen noch von Ewigkeit. Weiterhin führte Franz Pfemfert eine Rubrik ein, die den Titel trug »Ich schneide die Zeit aus«, die er folgendermaßen beschrieb. Heute muss mein Schweigen für mich reden. Die Schere quietscht. Ich schneide die Zeit aus. Sie soll in meiner Aktion sprechen. Für sich und für mich. Was hier sprach, waren kriegsverherrlichende Berichte und patriotischer Jubel, von Pfemfert zur Kenntlichkeit montiert, den Wahn des Krieges hervorkehrend. Auch aus zahlreichen Todesanzeigen sprach deutlich die Gegnerschaft zum Krieg, ohne dass dies explizit betont werden musste. So in einer Denkschrift für den gefallenen französischen Dichter Charles Péguy.

Ob Franz Pfemfert sich selbst als Teil eines anderen Deutschland fühlte, darf bezweifelt werden. Hielt Pfemfert doch stets viel auf die Ehre der Vaterlandslosigkeit. Und mehr noch, im Jahr 1915 gründete Pfemfert zusammen mit anderen Kriegsgegnern eine Partei, die Antinationale Sozialistenpartei. Die ist leider ganz schwer einzuordnen, weil es nahezu keine Quellen dazu gibt. Also die Partei selber ist auch erst nach dem Krieg an die Öffentlichkeit getreten. Also sie hat wirklich im Krieg klandestin agiert und hat sich dann eben aber auch direkt nach dem Krieg mehr oder weniger aufgelöst, als die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet wurde und Franz Pfemfert dann da reingegangen ist. Deswegen, man weiß wirklich fast nichts über diese Partei. Im November 1918 brach schließlich das Deutsche Kaiserreich zusammen. Eine Massenbewegung von Arbeiter- und Soldatenräten stürzte die politische Ordnung und beendete den Krieg für Deutschland. So wurde die SPD an die Macht gespült, die jedoch eine Räterepublik nicht im Sinn hatte. So war es für Pfemfert klar, sich zum Jahreswechsel 1918-1919 an der Gründung der Kommunistischen Partei zu beteiligen, die sich dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben hatte. Und diese Vorgänge hatten auch eine Auswirkung auf die Ausrichtung der Aktion. Die Aktion wird auf jeden Fall nochmal politischer in der Weimarer Republik, in der frühen Weimarer Republik. Pfemfert sieht sich selber als Rätekommunist, also jemand, der eben genau diese Bewegung in der Revolution unterstützt und auch sein Eintritt in die KPD beim Gründungsparteitag spricht sozusagen für diese Haltung. Gleichzeitig lässt sich bei Pfemfert eine gewisse, ich sag mal, vielleicht Radikalisierung feststellen. Er selber würde wahrscheinlich sagen, dass er einfach nur konsequent geblieben ist. Auf jeden Fall äußert sie sich auch darin, dass Pfemfert von Jahr zu Jahr immer wieder in neue Parteien eintritt und die alten verlässt, in denen er ist. Das beginnt schon 1920, als sich die KPD auf ihrem Heidelberger Parteitag spaltet. Da geht es vor allen Dingen um die Frage, wie steht man zu den Gewerkschaften, wie steht man zum Parlamentarismus. Daraufhin tritt er in die KAPD, also die Kommunistische Arbeiterpartei, ein. Das ist damals wirklich eine große Abspaltung der KPD. Aber danach geht es so weiter. Ein Jahr später verlässt er die KAPD, weil die ihm zu Kommentaren nahe noch ist, also der Kommunistischen Internationale noch zu nahe steht. Und dann landet er immer wieder in kleineren Gruppen, später im sogenannten Spartakusbund Nummer 2, den Ivan Katz, ein ehemaliger, auch KPDler, mitgegründet hat. Und damals geht das geflügelte Wort rum, Pfemfert steht links von sich, was so ein bisschen ausdrücken soll, dass er da sehr rigoros immer auch in seinen Ansichten ist und sich auch oft mit politischen Weggefährten zerstreitet, also zum Beispiel mit Otto Rühle, mit dem er lang zusammenarbeitet. Da gibt es dann irgendwann einen Streit über die Einschätzung der Psychoanalyse und danach reden die kein Wort mehr miteinander. Was hier zunächst nach bloßer Sektiererei klingt, ist in sich durchaus konsequent. Als sich die KPD gründete, gab es innerhalb der Partei eine Mehrheit, die sich gegen eine Beteiligung an den Wahlen und gegen eine Zusammenarbeit mit den reformistischen Gewerkschaften aussprach. Die soziale Revolution, die in der Novemberrevolution begonnen hatte, sollte fortgeführt werden, und dafür brauchte es keine Umwege, so die Idee. Auf dem Heidelberger Parteitag der KPD im Oktober 1919 setzte der Parteivorsitzende Paul Levy jedoch durch, als KPD doch an den Wahlen teilzunehmen und doch in den bestehenden Gewerkschaften zu arbeiten. Ein großer Teil der KPD verließ daraufhin die Partei und gründete die linkskommunistische KAPD. Die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands arbeitete eng mit der Allgemeinen Arbeiterunion AAU zusammen. Aus der AAU heraus gründete sich dann die AAUE, die Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation. Hier wurde die Auffassung vertreten, dass neben einer revolutionären Organisierung in den Betrieben es nicht zusätzlich einer Partei bedarf. Gegen Partei und Gewerkschaft, radikal antistaatlich, föderativ organisiert und basierend auf dem Prinzip der Räte. So entwickelte sich die Position des Rätekommunismus. Franz Pfemfert machte seine Aktion zu einer rätekommunistischen Plattform. Der Untertitel der Zeitschrift wird umbenannt in Wochenschrift für revolutionären Sozialismus. In einem Brief an Fritz Brubacher formuliert Pfemfert seine Position. Ich bin Teil des bewusst proletarischen Klassenkollektivs. Dieses Klassenkollektiv ist antiautoritär, götterfeindlich und gegen Führerallmacht. Damit ist mir allerdings das Vollkommene, also parteimäßige Denken oder richtiger Nichtdenken, versagt. Marcel Bois fasst hier die Position Pfemferts und seiner Aktion noch einmal anders zusammen. Zumindest natürlich erstmal diese Kompromisslosigkeit, also auf keinen Fall sozusagen von seinen Grundhaltungen abweichen. Und das ist natürlich erstmal eine Antikriegshaltung, das ist natürlich diese rätekommunistische Haltung. Gleichzeitig, und das ist dann das Paradoxe, wird seine Zeitschrift in den 20er Jahren zu einem Sammelpunkt ganz verschiedener oppositioneller Bewegungen. Also auch diejenigen, mit denen er sich sozusagen im Privaten bekämpft, die lässt er alle in seiner Zeitschrift publizieren. Und da ist sicher die inhaltliche Linie Kritik am aufkommenden Stalinismus. Also sozusagen alles, was Anführungsstrichen links von der KPD steht, darf dort publizieren, also was weiß ich, die Oppositionsgruppen in der KPD, aber dann natürlich auch dieser Spartakusbund und Vertreter von anderen anarcho-syndikalistischen Gruppierungen. Und was eben dann vielleicht auch ungewöhnlich ist, Leo Trotzki, der in der KPD Mitte der 20er Jahre zur Unperson wird, dort immer weniger eine Rolle spielt, auch nicht mehr publiziert wird im Zuge der Stalinisierung. Und die Pfemferts haben ein sehr enges Verhältnis zu Trotzki, was damit zu tun hat, dass Alexandra Ramm, eine gebürtige Russin, Übersetzerin der großen Werke von Trotzki in der Weimarer Republik ist. Also seine Autobiografie Mein Leben oder auch seine Geschichte der russischen Revolution hat sie übersetzt. Und Trotzki ist zu dieser Zeit ja in der Türkei im Exil und sie führen einen sehr intensiven Briefwechsel, der auch bis heute erhalten ist. Und vor allen Dingen sorgen sie dafür, dass Trotzki viele Informationen aus der Sowjetunion bekommt. Also das heißt, sie werden sozusagen so zur Drehscheibe, also Briefe aus der Sowjetunion gehen dann über Berlin in die Türkei. Ihre Wohnung wird zum Anlaufort von ausländischen Dissidenten, die mit Trotzki eben befreundet sind. Der Sohn und die Tochter von Trotzki leben eine Zeit lang in Berlin und die Pfemferts kümmern sich so ein bisschen um sie. Alexandra Ramm verwaltet das Honorar, was Trotzki vom Fischer Verlag bekommt für Mein Leben und sorgt dafür, dass eben politische Kampfgenossen, Kampfgenossinnen sozusagen dieses Geld bekommen für ihre Aktivitäten. Also das zeichnet dann sozusagen das die andere Seite der Aktion, dass sie wirklich zu einem Sammelbecken der kommunistischen Dissidenz in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik wird. Auch wenn Franz Pfemfert Texte von Trotzki in der Aktion veröffentlichte, versteht er sich nie als Trotzkist. Er hält Trotzki dessen Niederschlagung der Kommune von Kronstadt vor und schließt sich keiner der trotzkistischen Gruppierungen an. Trotzki ist für ihn insofern ein Verbündeter, als dass er ein Kronzeuge gegen den Stalinismus ist und von der gleichgeschalteten Komintern mundtot gemacht werden soll. Alle Debatten und Kontroversen innerhalb des dissidentenkommunistischen Milieus erfahren dann 1933 mit der Machtübergabe an die Nazis einen Einschnitt. Auch die Pfemferts müssen nach dem Reichstagsbrand aus Deutschland fliehen. Maria Schäfer, die Schwester von Alexandra Ramm, schildert die Umstände dieser Flucht. Am 28. Februar 1933, dem Tag nach dem Reichstagsbrand, fanden seit dem frühen Morgen Haussuchungen bei den Pfemferts statt. Am Abend ging Heine Schäfer, mein zweiter Mann, und ich zu ihnen, um sie nicht allein in der Wohnung zu lassen. Wir waren kaum da, als wieder drei Mann kamen, ein Beamter der Staatsanwaltschaft und zwei Kriminalbeamte. Einer der Kriminalbeamten forderte Franz auf, mit ihm auf den Boden zu gehen, um diesen zu inspizieren. Der Boden, der als Verlagslager diente, lag unmittelbar über der Wohnung. Als der Beamte mit Franz herunterkam, verließ er mit den zwei anderen die Wohnung. Nun erfuhren wir von Franz, dass der Beamte zu ihm oben gesagt hatte: Herr Pfemfert, ich brauche hier nicht zu suchen, ich kenne Sie und kenne Ihren Boden. Worauf warten Sie? Gehen Sie mit Ihrer Frau sofort weg, denn das nächste Mal kommen nicht wir, sondern die anderen. Ganz früh am nächsten Morgen verließen die Fanfets Deutschland. Am Anhalter Bahnhof verabschiedete ich mich von ihnen. In den ersten Märztagen kamen nachts in die Wohnung der Fanfets, nachdem sie die Aufwartefrau, die dort übernachtete, herausgeklingelt hatten, 8 bewaffnete, betrunkene Ersahmänner. Sie erklärten die Wohnung für besetzt und schickten die Frau weg. Sie blieben dort etwa 4 Wochen und schleppten nach und nach auf Lastwagen alles aus der Wohnung fort. Die meisten der Freunde und Mitarbeiter der Aktion wurden entweder ermordet oder aus Deutschland vertrieben. Und trotz alledem, weder Hitler noch 2 Weltkriege haben das Wirkung dieser Generation auslöschen können. Die erste Station des Exils für die Pfemferts ist Karlsbad in Tschechien. Durch die Nazis hat Pfemfert alles verloren. Seine Archive, seine Bücher, seine Aktion. In Tschechien war ihm eine Fortführung seiner Zeitschrift untersagt. Um überleben zu können, baut Pfemfert in Karlsbad eine Werkstatt für Porträtfotografie auf. Schon in Berlin hatte er ein Fotoatelier geführt. Trotzdem bleibt Pfemfert als dissidenter Kommunist aktiv. Er versucht, eine Gegenöffentlichkeit gegen den ersten Moskauer Schauprozess herzustellen und schreibt einen offenen Brief an die antifaschistischen Intellektuellen. Wenn ihr, Intellektuelle, dies nicht wisst oder nicht wissen wollt, ihr verwirkt das Recht, gegen die Gräuel des Faschismus zu protestieren, wenn ihr zu dem grauenhaften Prozesstheater des Stalin schweigt oder gar duldet, dass er sich auf eure Sympathie beruft. Seid ihr, antifaschistische Intellektuelle, für Wahrheit in euren Reihen? Dann habt ihr von Stalin Rechenschaft zu fordern für das Verbrechen, das dieser Prozess ist. Antifaschisten, wir fordern von euch, dass ihr nicht kurzsichtig, feige oder von falscher Rücksicht auf die Sowjetunion, der wir nicht erst seit kürzester Zeit, sondern seit dem Oktober 1917 die Treue halten, die Sache der Freiheit und der konzessionslosen Wahrheit preisgebt, indem ihr durch euer Schweigen das berüchtigte kleinere Übel stützt, das tatsächlich ein grässliches Unheil ist. Pfemfert geißelt auch den Antisemitismus, dem Stalin in den Schauprozessen Tür und Tor geöffnet hat. Dieses Agieren gegen den Stalinismus hat zur Folge, dass Pfemfert im parteikommunistischen Spektrum desavouiert und verleumdet wird. Der große Teil der linken Intellektuellen macht sich zum Anhängsel Stalins. Marcel Bois beschreibt die Exilsituation der Pfemferts. In Karlsbad ist sie schwierig, weil auf der einen Seite können sie sich da so ein bisschen einrichten, berufliches Standbein aufbauen. Franz Pfemfert war schon in der Weimarer Republik in der zweiten Hälfte als Porträtfotograf tätig und das macht er dann eben auch in Karlsbad. Gleichzeitig werden sie aber eigentlich von der deutschen Community dort gemieden. Das ist auf der einen Seite die sudetendeutsche Community, die einfach größtenteils mit Hitler sympathisiert und dementsprechend für den Kommunisten Pfemfert wenig übrig hat. Und das ist zum anderen die KPD-nahe Exil-Community, die eben für den KPD-kritischen Pfemfert nun auch wenig übrig hat. Und das verschärft sich dann vor allen Dingen, als Pfemfert dann beginnt, öffentlich die Schauprozesse in der Sowjetunion Mitte der 30er Jahre zu kritisieren. Und das ist dann auch einer der Gründe, wo diese Isolation, dass die Pfemfert dann nach Paris gehen, wo die Situation dann besser ist. Sie treffen alte Freunde, alte Genossen aus Berlin wieder, haben ein größeres soziales Umfeld dort. In Paris treffen die Pfemferts auch den Linkskommunisten und Aktionsautoren Franz Jung wieder. Im Rückblick beschreibt der das Fotoatelier von Franz Pfemfert. Ich verstehe selbst von Fotografie nichts. Ich kann mich daher auch nicht in Argumente darüber einlassen, ob Pfemfert ein guter, ein schlechter oder überhaupt kein Fotograf gewesen ist. Auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden, neige ich der letzteren Auffassung zu. Ich bin selbst eines seiner Opfer geworden. Als echter und gut handwerklich ausgerüsteter Fotograf benutzte Pfemfert eine riesengroße Kiste auf den üblichen dreibeinigen Gestell, die er in gefährliche Nähe gegen das Objekt vorschob. Dann kam das Manipulieren mit dem schwarzen Tuch und es fiel eine Klappe. Heraus kam später ein Fotoabzug, auf dem die Gesichtshaut um die Backen und das Kinn einer Kraterlandschaft auf dem Monde glich, mit tiefen und breiten Löchern, überzogen und miteinander verbunden durch ein Spinngewebe von Bartstoppeln. Das ist das wahre Gesicht, das echte, hieß es bei Pfemfert, das ungeschminkte. Es zeigt den Menschen an der Wand, hinter der er sich nicht mehr verstecken kann. Im letzten Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg hing an der Ecke des Boulevard des Capucines in Paris, vor dem Freiplatz der Madeleine, ein Schaukasten mit Pfemfert-Fotos. Die französische politische Prominenz mit Leon Blum an der Spitze. Das Pfemfert-Studio war oben im Hause untergebracht. In der Tat, diese Fotos zeigten bereits das wahre Gesicht Frankreichs. Pfemfert arbeitet auch dort als Fotograf, aber das funktioniert halt nur bis Kriegsbeginn. Und dann werden sie natürlich als feindlicher Ausländer interniert und 1941 verlassen sie dann das Land und gehen nach Mexiko, wo sie eben niemanden kennen. Die einzige Person, die sie dort sozusagen als Ansprechperson haben, ist die Witwe von Leo Trotzki. Trotzki selber ist 1940 in Mexiko ermordet worden. Und dort leben sie dann wieder sehr isoliert. Sie sind beide schon um die 60. Sie sprechen die Sprache nicht. Sie kennen niemanden mehr. Und das ist natürlich eine sehr, sehr frustrierende Situation für die beiden. Eine Zeit lang versuchen die Pfemferts noch einmal von Mexiko in die USA zu migrieren, aber letztlich richten sie sich dauerhaft im mexikanischen Exil ein. Die dortige Situation ist für die Pfemferts von Verlassenheit, Frustration und dem Gefühl des Scheiterns bestimmt. Sie führen Brieffreundschaften, etwa mit der Renegatin Ruth Fischer oder den Anarchisten Milli und Rudolf Rocker. In diesen Briefen findet die Traurigkeit des Exils einen deutlichen Ausdruck. Du arbeitest noch für das Morgen, du willst noch gegen den Blut- und Dreckstrom schwimmen, ich aber habe alles satt und wäre nicht die ohne mich hilflose Anja, ich würde längst Schluss gemacht haben. Ich habe nur Galle, wenn ich feststelle, dass alles Denken und Trachten durch die Atombombe und Schwerverbrecher wie Hitler und Stalin und durch deren Lakaien vernichtet wird. Du hast Freunde um dich, wir sind so einsam, wie selten Menschen waren, einsam, nicht verlassen. Denn wir leben schon 5 Jahre ohne Freundeskreis. Und ich sogar als Stummer, denn Anja kann sich Spanisch verständigen, ich bleibe immun gegen fremde Sprachen. Du hast Bücher, hast einen Schreibtisch, ich habe die Dunkelkammer, die ein Symbol für mein Lebensende bleibt. Ich möchte manchmal, früh von 7 bis 8 möchte ich es, eine große Abrechnung vornehmen. Aber dann sage ich mir, 25 Jahre hat die Aktion erfolglos gekämpft. Und nun dieses Ende? Dieser Brief an die Familie Rocker stammt bereits aus dem Jahr 1946. Und das macht klar, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehren die Pfemferts nicht nach Deutschland zurück. Die Erfahrung des Nationalsozialismus war tiefgreifend gewesen. Pfemfert entwickelte daraus eine sozusagen antideutsche Haltung, die ebenfalls in einem Brief an Rudolf Rocker deutlich wird. Der Herd der Nazi-Pest ist und bleibt Deutschland. Der Kreml ist zwar eine gleichartige Seuche, aber ich bin überzeugt, dass das russische Volk morgen mit ihr fertig werden wird. Aber die Germanen lieben ihre Pest, jedermann ein verhinderter Weltbeherrscher, von unseren kleinen Minderheiten abgesehen. Ich weiß, und meine Marxistin Alexandra sagt es mir vorwurfsvoll, es ist unmarxistisch von mir, das deutsche Volk so gering zu bewerten. Auch das russische Volk ertrage die Diktatur geduldig etc. Nun aber hat das russische Volk und haben fast alle Völker in der Vergangenheit bewiesen, dass sie fähig sind, aufzustehen. Die Germanen sind durch Kaserne und Partei in ihrem Charakter völlig verdorben. Die letzte Ausgabe der Aktion ist bereits 1932 erschienen. Im mexikanischen Exil setzt Pfemfert seine publizistische Tätigkeit nicht fort. Bereits Ende der 1920er Jahre hatte Pfemfert immer wieder unter Krankheiten und körperlicher Schwäche gelitten. Die Bedingungen des Exils und die Isolation setzten ihm weiter psychisch und körperlich zu. Er beobachtet das Weltgeschehen, beschäftigt sich mit Stalinismus und Antisemitismus, interessiert sich für die Staatsgründung Israels. Aber am Ende bleibt doch nichts als Isolation. Ein schwerer Schlag ist für Pfemfert dann der Tod seines geliebten Katers Katju. In der New Yorker Exilzeitung Aufbau lässt Pfemfert einen Nachruf drucken, der die Verzweiflung der Situation in Mexiko überdeutlich macht. Am 13. April 1952, nachmittags 12.30 Uhr, wurde uns der einzige Kamerad, den wir in Mexiko hatten, jäh durch den Tod genommen. Katju, unser goldener Tut. 10 Jahre waren wir mit ihm eine Einheit, eine innige Verbundenheit. 10 Jahre ließ Katju uns nicht ans Altern denken. Er war unser zärtlichster Lebensgefährte. Er hatte nur uns, wir in Mexiko, nur ihn. Alle unsere Zukunftsgedanken und Träume waren mit unserem mexikanischen Kameraden verbunden. Wir haben keine Pläne mehr, seit Katju unter der Erde ruht. Unsere Träume sind ausgeträumt. Unser Kamerad liebte das Leben, er liebte die Sonne, er liebte Blumen, er liebte den Kopf ins Gras zu stecken. Bevor sein Sarg geschlossen wurde, legten wir unserem herrlichen Kameraden seine Lieblingsblumen und Halme seines Grases auf das Herz, das nur für uns schlug. Die kurze Zeit, die wir noch zu leben haben, werden unsere Tränen um ihn nicht versiegen. Manfred George, der für die Zeitung Aufbau in New York verantwortlich war und der die Pfemferts in Mexiko besuchte, beschreibt im Rückblick diese Episode Katju. Es war auf der staubigen und lärmerfüllten, von heißer Sonne versenkten Avenida Juarez, da ich an einem bescheidenen Mietshaus draußen dasselbe Schild fand, das einst in der Nassauischen Straße in Berlin-Wilmersdorf am Hause der Aktion geprangt hatte. Rührend und vertraut zugleich wirkte dieses weiße Emaille-Schild mit seinen schwarzen Buchstaben Franz Pfemfert, fotografisches Atelier, auf mich ein. Pfemfert hatte es offenbar von der Spree wie eine Art kostbares Besitztum, das seine Identität und Vergangenheit dokumentieren sollte, mit sich in die Fremde geschleppt. Er empfing mich auf dem Treppenabsatz seines Stockwerks zusammen mit seiner Frau. Beide trugen lange, weiße Fotografenmäntel, eng am Halse zugeknöpft, sodass die Köpfe wie abgeschnitten und zugleich aufgesetzt darauf wirkten. Drinnen im Atelier herrschte eine beklemmende Leere. Es gab einen fotografischen Apparat, ein paar Holzstühle, einen Leinwandschirm. Sonst nichts, oder doch? An einer Wand hing in einem schwarzen Holzrahmen eine Kollektion von Fotos. Es waren sämtlich Fotos von Brautpaaren, indianisch-mexikanischen. Herausgeputzt, klein von Statur, wie Abziehbildern auf indianischen Märkten entsprungen, starrten die Pärchen mit großen dunklen Augen, die zugleich noch die Scheu vor der auf sie gerichtet gewesenen Kamera verrieten, dem Beschauer entgegen. Pfemfert, der in Berlin die Künstler seiner Zeit zu Kunden gehabt hatte, war kein Fotograf der mexikanischen Gesellschaft geworden. Was er hier um das bisschen Brot, Fleisch und die paar Früchte für sich und seine Frau zu verdienen fotografierte, war ärmstes Arbeiter- und Bauernproletariat, das nur einmal Geld für Fotos ausgab, bei der Hochzeit. Pfemfert, mager und dünn, huschte gespenstisch und erklärend durch den von der Glut des Tages zitternden Raum. Er sah fast durchsichtig aus, und seine Stimme war leise und kam wie aus einer anderen Welt. Aber der alte Trotz und die alte Auflehnung waren immer noch in ihr und im Herzen dieses Mannes, der einmal der Geburtshelfer einer ganzen Ära deutscher Literatur gewesen war, schlug noch der alte Zorn. Seine Frau folgte jeder Bewegung mit besorgtem Blick. Aber doch war eine unendliche Einsamkeit um diese beiden Menschen, die in dieser tropischen, lauten, beiden durch und durch immer fremdbleibenden Stadt, wie Pfemfert sagte, ohne Zukunft lebten. Wir sprachen ein wenig von vergangenen Zeiten, aber immer wieder tauchten Kunden auf, indianische Mädchen in bunten Dorfkostümen, Bräutigame, steif und unbehaglich in Schwarz, und sie unterbrachen uns. Wir trennten uns, versprachen uns noch einmal zu sehen, aber dann musste ich plötzlich abreisen. Zweimal hörte ich noch von Franz Pfemfert. Eines Tages schickte er $30, um für einen verstorbenen Indienfreund namens Nino eine Todesanzeige in dem von mir geleiteten Blatt aufzugeben. Später stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Nino um seinen Kater gehandelt hatte. Geraume Zeit danach kam dann ein längerer Brief, in dem Pfemfert mir schrieb, dass er Bestimmungen getroffen habe, dass ich seinen Nachlass an Briefen und anderen schriftlichen Dokumenten sichten sollte. Als ich anderthalb Jahre später bei einem Besuch Berlins Frau Alexandra in der Laubenheimer Straße aufsuchte, jener alten früheren Künstlerkolonie, in der ich so viele Freunde gehabt hatte, erzählte sie, dass sie nach dem Tode ihres Mannes so völlig verwirrt und erschüttert gewesen sei, dass sie alles Material einfach ins Feuer geworfen habe. Nun, da Franz tot war, schien nichts mehr Sinn und Zweck zu haben, war ihre Begründung. Niemand weiß, was für wesentliche und unersetzbare Briefe, Mitteilungen und Dokumente aller Art damals in Mexico City dem Brandopfer einer untröstlichen Frau anheimgefallen sind. 1952 wurde bei Franz Pfemfert Leberkrebs diagnostiziert, an dem er schließlich 1954 verstarb. Pfemferts Frau Alexandra Ramm ging 1954 nach Europa zurück und verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens in West-Berlin. Sie bemühte sich um die Herausgabe mehrerer Anthologien, die an Franz Pfemfert und seine Aktion erinnern sollten. Auch bei Alexandra Ramm wurde schließlich Krebs diagnostiziert und sie verstarb im Februar 1963. Sie wurde in einem Urnengrab auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Charlottenburg beigesetzt. Ihre Schwester Maria ließ auf dem Grabstein nachträglich auch den Namen Franz Pfemferts einmeißeln. Das Leben der Pfemferts ist eines, das durch Nationalsozialismus und Stalinismus gleichermaßen abgebrochen wurde. Trotzdem und ja gerade deshalb lohnt es sich, mit dem Lebenswerk Pfemferts und seiner Aktion auch heute noch auseinanderzusetzen. Also ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen natürlich, weil sie bis heute immer noch dieses wichtige Blatt des deutschen Expressionismus ist und für Leute, die sich mit expressionistischen Literaten oder auch Künstlern auseinandersetzen, die kommen nicht vorbei, in dieses Blatt reinzuschauen. Auf der anderen Seite ist er eben auch spannend als Figur dieses Dissidentenkommunismus der 20er Jahre und gerade eben wegen dieser Netzwerkerfunktion, die er da hatte, die bis jetzt viel zu wenig beleuchtet wurde. Und ich glaube, es ist auch insgesamt steht er in einer ganzen Gruppe von Personen, die sich in dieser ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entlang ja wirklich vieler einschneidender Erlebnisse bewegt haben. Erster Weltkrieg, dann die erste Demokratie, dann die Machtübernahme der Nazis, die Exilzeit, die also wirklich sehr extreme Erlebnisse auch hatten und wo es auch spannend ist, draufzuschauen, zu sehen, wie sind sie damit umgegangen. Franz Pfemfert hat immer wieder auf verlorenem Posten gekämpft. Er vertrat immer wieder Positionen, die einer Minderheit gewesen sind, oftmals verbunden mit einem Willen zur unbedingten Konsequenz und einem gewissen Rigorismus. Und doch bleibt etwas. Vielleicht gerade darin. Franz Pfemferts Name ist unweigerlich mit dem Expressionismus verbunden, dem er zum Durchbruch verhalf. Verbunden mit seinen späteren dissident-kommunistischen Positionen lässt sich sagen, der Linksradikalismus ist eine überaus moderne Haltung. Franz Pfemfert ist ein Zeuge des kommunistischen Widerspruchs gegen den Stalinismus. Nur weil es Leute wie Pfemfert gab, ist es heute noch möglich, an den Kommunismus anzuknüpfen und ihn fortzuführen. Der Erinnerung ist einer wie Pfemfert würdig allemal. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Ausführlich zu hören war der Historiker Marcel Bois. Seine Ausführungen stammen aus einem Interview, das im Sommer 2020 in Weimar geführt wurde. Die Originaltöne der Zeitzeugen stammen aus einer Dokumentation des Deutschlandfunk von Herbert Kapfer und Annegret Arnold. Die Zitate von Franz Pfemfert sprach Clemens Bach, das Gedicht von Maria Bennemann wurde von Aljoscha Hartmann gesprochen. Die Musikauswahl traf Louis Kürsten. Ein großer Teil der Ausgaben der Aktion steht online im Anton-Pannekoek-Archiv zum Download zur Verfügung. Der Lebensweg Pfemferts kann in der Biografie von Pfemferts Frau Alexandra Ramm Pfemfert nachgelesen werden. Diese Monographie stammt von Juliana Rank und ist bei der Edition Nautilus erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.